ging heut morgen übers Feld, taub auf den Gräsern hing, sprach zu mir der Lustheffing, ei du Geld, guten Morgen, ei Geld, du willst nicht eine schöne Welt, schöne Welt. Singt, singt, schön und flink, wie mir doch die Welt gefällt. Auch die Glockenblume am Feld hat mir lustig guter Ring, mit den Glöckchen klinge, klinge, klinge, klinge. Morgen ist geschält, wird's nicht eine schöne Welt, schöne Welt. Kling, kling, kling, kling, schönes Ding, wie mir doch die Welt gefällt. Heia! Oh, no.